Deutsch, Deutsch und treu, Deutsch. Wir bleiben Deutsch, Deutsch. Wir bleiben Deutsch, Deutsch und treu. Auf der Marienburg wird der Orden zusammen vom Osten die Feinde ins Land gelangen. Deutsch soll die Burg für immer sein. Der Ritterorden ergibt sich niemals dem Feind. Der Herrentrotz stampft in die Schlacht. Die Flamme des Deutschtums ist entfacht. Ein schwarzes Kreuz ist unser Schild. Der Deutschritter, er kämpft entschlossen und wild. Deutsch, wir bleiben Deutsch. Wir bleiben Deutsch, Deutsch und treu. Der Marienhof rückt der Trupp zusammen. Vom Osten die Sowjets ins Land gelangen. Deutsch soll die Burg für immer sein. Die letzte Division ergibt sich niemals dem Feind. Der Stoßtrupp marschiert in die Schlacht. Die Flamme des Deutschtums ist wieder entfacht. Wieder vereint und das eine Symbol. Der deutsche Soldat kämpft für die Nation. Deutsch, wir bleiben Deutsch. Deutsch, wir bleiben Deutsch. Deutsch und treu. Deutsch, wir bleiben Deutsch. Wir bleiben Deutsch, Deutsch und treu. Deutsch soll die Heimat bleiben. Nein, wir lassen uns niemals vertreiben. Deutsch werden wir immer bleiben. Vor dem Feind werden wir uns niemals verneigen. Deutsch soll die Heimat bleiben. Nein, wir lassen uns niemals vertreiben. Deutsch werden wir immer bleiben. Vor dem Feind werden wir niemals verneigen. Und auch heute rücken die Deutschen zusammen, da von allen Seiten Feinde ins Land gelangen. Deutsch soll unsere Heimat sein.